und Doris hält sich mit zahlreichen Affären über Wasser. Sie haben Augen wie reife Brombeeren, junge Dame. Dann hat er mich eingeladen in seine schöne Wohnung. Ich trank Kaffee und Likör und aß viel. Hast du mich auch ein kleines bisschen lieb, meine Taube? Und nicht nur mein Geld? Daran wurde dann das Zeigen der Wohnung angeschlossen, was naturgemäß immer im Schlafzimmer endet. Ob es Männer gibt, die warten können, bis man will? Manchmal geht das gut. Und manchmal, meistens, nicht. Was mache ich wohl falsch in meinem Leben? Hallo, sibirisches Mädchen. Das ist Karl. Du bist eine lustige Kucke, das bist du. Warum kommst du nicht mit und hilfst mir ein bisschen? Komm noch, Kleine. Du bist so niedlich im Gesicht. Und auch sonst. Sein Mund hat verdammten Hunger auf eine Frau. Nein, das will ich nicht. Was willst du denn sonst? Willst du eine vom Strich werden? Das kunstseidene Mädchen. Den Hörspiel-Podcast nach dem Roman von Irmgard Keun mit Jella Haase als Doris findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich will ein richtiger Mensch sein. Ich bin doch Doris.